Deutschlandfunk, Hintergrundpolitik. Heute Tod eines Reformpolitikers. Der serbische Ministerpräsident Dzinjic wurde Opfer eines Attentats. Redakteurin am Mikrofon Claudia Sanders. Guten Abend und herzlich willkommen. Sie haben es gehört, aus aktuellem Anlass haben wir unser Programm geändert. Denn heute ist der serbische Ministerpräsident Zoran Dzinjic bei einem Attentat ums Leben gekommen. Erst im Februar war Dzinjic einem Anschlag entgangen. Damals versuchten die Attentäter, einen Unfall zu provozieren. Heute war er vor dem Regierungspalast in der serbischen Hauptstadt Belgrad, als die Attentäter ihn erschossen. Wer die Täter sind, ist noch unklar. Einem serbischen Radiosender zufolge wurden zwei Männer verhaftet und nun wird ermittelt, ob es sich dabei tatsächlich um die Mörder handelt. Die Polizei hat nach dem Attentat das Regierungsgebäude abgeriegelt und kontrollierte die Autos in der Stadt. Die serbische Regierung trat währenddessen zu einer Krisensitzung zusammen und will den Ausnahmezustand verhängen. Dzinjic kämpfte für Reformen und meinte während eines Besuchs in Deutschland: Wir brauchen eine Aufklärungsarbeit. Wir müssen sehr viel arbeiten, bis wir die Mehrheit bekommen für die Reformen, die notwendig sind. Wenn wir das gewonnen haben, dann bleibt der schwierigste Teil des Wegs vor uns, nämlich die Reformen selbst. Die Wirtschaft ist kaputt. Die Organisation der Gesellschaft ist kaputt, die soziale Struktur ist kaputt durch Hyperinflation, durch Blockade. Es gibt keine Arbeiter, keine Angestellten, keine Beamten, keine Mittelschicht. Es sind Armen und Reichen. Die Ärmsten sind Universitätsprofessoren, die Ärmsten sind Künstler, Schauspieler, Maler. Die Reichsten sind Leute, die Benzin schmuggeln, Zigaretten schmuggeln, Kaffee schmuggeln. Und da gibt es keine sozialen Strukturen, wo man dann ansetzen kann und sagen kann, ja, das ist der Mittelstand. Wir bauen das auf und versuchen mit Mittelstand eigentlich die Demokratisierungsprozesse nach vorne zu treiben. Die Studenten waren ein Kern der Bewegung, weil sie eben als Generation das meiste Recht haben, sich über die Zukunft zu äußern. Und das bleibt auch. Dieser Energie der Städte bleibt. Und das kann dann diese sozialen Strukturen ersetzen. Aber nicht für ewig. Wenn es uns nicht gelingt, in der nächsten Zukunft wieder diese Gesellschaft in Ordnung zu bringen, sodass man weiß, was Schulen sind, was Krankenhäuser sind, was Ärzte sind, was Lehrer, und dass dann auch Mittelstand entsteht, können wir auch auf Grundlage des Enthusiasmus nicht weiterkommen. Der Reformpolitiker Zoran Dzinjic, Christoph Wöst, schildert sein Leben und Wirken. In der Bundesrepublik haben ihn vor allem seine Deutschkenntnisse populär gemacht. Zoran Dzinjic hat in Frankfurt am Main Philosophie studiert, bei Jürgen Habermas. In den 70er Jahren war das, als in seiner Heimat Jugoslawien noch Tito an der Macht war. Schon dort hatte sich der 1952 geborene Dzinjic für mehr Demokratie eingesetzt. Wegen der Gründung einer unabhängigen Studentenorganisation kam er unter Tito sogar für ein Jahr ins Gefängnis. Umso länger hielt es ihn danach in Deutschland. Nach seiner Promotion in Konstanz dauerte es bis 1990, ehe er in seine alte Heimat zurückging. Seine politischen Ambitionen hatte er inzwischen freilich nicht abgelegt. Macht ist für mich eine Herausforderung, sagte er nach seiner Rückkehr in einem Interview, und die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen. Das setzte er dann auch gleich in die Tat um. Seit den ersten Mehrparteienwahlen im Jahr 1990 gehörte Dzinjic dem serbischen Parlament an. 3 Jahre danach wurde er Fraktionschef der von ihm mitbegründeten Demokratischen Partei. Sein politischer Gegenspieler Nummer 1 war Präsident Slobodan Milošević. Es ist auch eine Quadratur des Kreises sozusagen, die Antwort auf die Frage zu finden, wie kann man ein autoritäres System mit demokratischen Mitteln verändern? Wie kann man einen autoritären, nicht demokratischen Präsidenten ohne Blutvergießen wechseln? Dzinjic versuchte es mit Demonstrationen. Milošević kontrollierte Mitte der 90er Jahre noch die wichtigsten Machtpfeiler des Staates. Als aber herauskam, dass bei Kommunalwahlen Ergebnisse gefälscht wurden, heizte sich die Stimmung gegen Milošević auf und Dzinjic wusste das zu nutzen. Wir sind bereit, unsere Demonstration fortzuführen, und erst wenn wir das schwarz auf weiß haben, wenn wir eingezogen sind, dann glauben wir daran. Jetzt im Augenblick glauben wir nur an unsere Demonstrationen. 88 Abende später hatte er es dann schwarz auf weiß. Zoran Dzinjic wurde erster nicht-kommunistischer Bürgermeister von Belgrad. Doch schon kurze Zeit später wurde er gestürzt von ehemaligen politischen Weggefährten. Doch Dzinjic ließ nicht locker. Eine seiner großen Stärken zeigte sich, als er im Jahr 2000 die zahllosen Oppositionsparteien zur DOS vereinigte, zur Demokratischen Opposition Serbiens. die Fähigkeit, die eigenen Schwächen einzuschätzen. Ja, das ist leider die Geschichte der Opposition in Serbien. Wir waren nicht in der Lage, zusammenzuarbeiten. Und erst in den letzten 2 Monaten beginnen wir allmählich diese Kooperation. Jetzt sind wir, ich hoffe, in einer Situation, auch eine gemeinsame Wahlkampagne zu organisieren. Wir müssen sicher sein, dass wir die Leute nicht mehr enttäuschen. Und dieses Mal ist ihm das auch gelungen. Nach dem Sturz von Milošević wurde Činjenić serbischer Ministerpräsident, schon wieder mit dem Zusatz erster nicht-kommunistischer. Auf ihm ruhten große Hoffnungen, die Hoffnung auf Reformen nach den Balkankriegen und die Hoffnung auf mehr Demokratie. Seine Regierung arbeitete eng mit dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag zusammen und Činjenić persönlich sorgte maßgeblich dafür, dass Milošević ausgeliefert werden konnte. Dabei überwarf er sich sogar mit seinem einstigen Weggefährten aus DOS-Zeiten Koštunica, der im September 2000 jugoslawischer Staatschef wurde. Später tat sich Činjenić dann mit dem reformorientierten Regierungschef von Montenegro zusammen, Milo Djukanovic. Gemeinsam verfolgten die beiden Reformpolitiker das Projekt des neuen Staates Serbien und Montenegro, der erst Anfang Februar aus der Taufe gehoben wurde und Restjugoslawien als Staat ablöste. Weltweit zeigten sich Politiker entsetzt über das Attentat. Bundesaußenminister Joschka Fischer sagte, er sei schockiert über den verbrecherischen Mordanschlag. Weitere Reaktionen innerhalb der Europäischen Union. In der EU herrscht Entsetzen und Bestürzung. Führende Politiker verurteilten das Verbrechen und würdigten die zentrale Rolle des ermordeten serbischen Ministerpräsidenten für den Reformprozess in seinem Land und für die Annäherung an den Westen. Zoran Djindjic sei sein persönlicher Freund gewesen und ein Freund Europas, so der EU-Außenbeauftragte Solana. Der amtierende EU-Ratspräsident, der griechische Außenminister Papandreou, bezeichnete den Anschlag auf Zoran Djindjic als einen Schlag für alle, die sich für Reformen in Serbien einsetzen. Die Tat zeige, so der griechische Außenminister, dass der Demokratisierungsprozess auf dem Balkan zwar angelaufen sei, aber noch in den Kinderschuhen stecke. Die internationale Gemeinschaft müsse diesen Prozess nach Kräften unterstützen. Der Europäischen Union komme dabei die Vorreiterrolle zu. Trotz einiger Meinungsverschiedenheiten in Einzelfragen habe Zoran Djindjic unseren Respekt verdient, meinte der Vorsitzende des Außenpolitischen Ausschusses des Europäischen Parlaments, Elmar Brok. Er stand für den Aufbau der Demokratie in seinem Lande und für eine mutige Politik in Zeiten, wo dieses persönlich sehr gefährlich war. Der für Außenbeziehungen zuständige EU-Kommissar Patten befindet sich bereits auf dem Weg nach Belgrad. Vor seiner Abreise sagte er, dieser Mord dürfe die Fortschritte Serbiens bei der Annäherung an die europäische Familie nicht in Frage stellen. Clearly we must not allow this assassination to set back the progress which has been made by Serbia in rejoining the European family. Hinter Pattons Worten steht die Befürchtung, dass kein ähnlich konsequent westlich orientierter Politiker in Sicht ist, der das von Djindjic hinterlassene Vakuum ausfüllen könnte. Djindjic hatte bei seinem Amtsantritt als erster nicht-kommunistischer serbischer Ministerpräsident Anfang 2001 das Ziel verkündet, sein Land in die Europäische Union zu führen, und zwar innerhalb eines Jahrzehnts. Viel Beifall in der EU erhielt er für seinen Einsatz zur Auslieferung Miloševićs an das Den Haager Völkerrechtstribunal. Auch bei der Schaffung des gemeinsamen Staates Serbien-Montenegro konnte die EU auf Djindjic zählen. Völlig berechenbar war der serbische Politiker allerdings nie. So irritierte er die europäischen Politiker erst vor wenigen Tagen, als er die Aufteilung des Kosovo in einen serbischen und einen albanischen Teil forderte. Zoran Djindjic hat mit aller Kraft daran gearbeitet, die junge Demokratie Serbien zu stabilisieren. Kein einfaches Unterfangen. Die politischen Strömungen in Serbien sind vielfältig und Djindjic wusste das. Eine andere auch Partei, die auch in der serbischen Tradition Wurzeln hat, ist die Nationale Partei, Radikale Partei, die eine isolationistische Politik betreibt, die eine antieuropäische und eine rassistische Politik im Grunde genommen hat. Das, was sie nicht versteht, als Werk der geheimen Mächte erklärt. Alles, was fremd ist, ist Verschwörung, ist Spezialkrieg. Und für die Menschen, die nicht gut informiert sind und die auch Angst haben, ist es auch verständlich, dass in der ganzen Welt die bösen Mächte ständig eine Sitzung haben rund um die Uhr und überlegen, wie man Serbien vernichtet, wie man die Orthodoxen vernichtet, wie man unsere große Kultur vernichtet. Die haben leider zwischen 10% und 15%. Das ist auch eine Linie, die man verfolgen kann in die Vergangenheit. Die Partei mit ähnlichen Thesen gab es in Serbien und auch in diesem Teil Balkans gab es diese Partei auch früher. Es gibt keine Konkurrenten. Niemand will das haben. Doch was nun, nach dem plötzlichen Tod des Reformers? Welche Kräfte werden nun das Land leiten? Hören Sie eine Analyse von Wolf Oschlies. Die näheren Umstände von Cinjic's Tod sind noch ungeklärt. Aber die Zukunft Serbiens ist umso klarer. Serbien wird sich entweder in den Bahnen entwickeln, die der in Deutschland ausgebildete Philosoph Zoran Cinjic aufgezeigt hat, oder es wird weit hinter die guten Anfänge zurückfallen, zu dem dieser Mann den Grundstein gelegt hat, als erster Premier nach dem Sturz des Diktators Slobodan Milosevic im Oktober 2000. Was jedoch nicht heißen soll, dass Cinjic fehlerlos und immer politisch klug handelte. Ungestüm war er, ungeduldig und oft undeutsam. Die vor 2,5 Jahren so erfolgreiche Koalition Demokratische Opposition Serbiens, DOS, war ebenso sein Werk, wie ihr langsames Auseinanderbrechen seit Mitte letzten Jahres auch auf ihn zurückgeht. Er war beharrlich in Grundsatzfragen, oftmals schwierig im Umgang mit der internationalen Gemeinschaft und nicht einfach gegenüber Leuten, die seine Partner hätten sein können und müssen. Etwa Vojislav Kostunica, Präsident der Bundesrepublik Jugoslawien, die unter EU-Druck in den neuen Staatenbund Serbien-Montenegro transformiert wurde. Im Westen hat man Cinjic und Kostunica stets als Gegensatzpaar angesehen. Westler versus Nationalisten, Reformer versus Bremser, Ökonom versus Paragraphenreiter. Die Serben selber haben das nie so gesehen. Für sie waren beide Politiker respektable Repräsentanten der bürgerlich-demokratischen Mitte Serbiens, die mit unterschiedlichen Konzepten dasselbe Ziel verfolgten. Ein innerlich reformiertes, ökonomisch prosperierendes und international rehabilitiertes Serbien mit der Perspektive eines nicht zu fernen Beitritts zu NATO und EU. Zoran Cinjic hat Ende der 70er Jahre in Konstanz studiert und promoviert. Er sprach fließend Deutsch, was ihn nicht nur zum Liebling deutscher Medien machte, sondern ihm auch beste Kontakte zu deutschen Politikern verschaffte. Zudem war er in der westeuropäischen politischen Denkweise fest verhaftet. Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles nichts, pflegte er seinen Serben einzuhämmern, wo sein Kollege und oder Kontrahent Kostunica einwendete, dass eine auf klaren Rechtsgrundsätzen konzipierte Wirtschaftsreform rascher und problemloser zum Ziel kommt. Die Präsidentschaftswahlen vom letzten Herbst, von Cinjic als eine Art Referendum über seine Konzeptionen oder die von Kostunicas angelegt, scheiterten nicht zuletzt daran, dass die serbischen Wähler nicht mitspielten. Sie wollten nicht Cinjic oder Kostunica, sahen keinen Gegensatz zwischen dem Reformer und dem Legalisten. Die Wähler wollten beide wie in DOS-Zeiten vereint sehen und ließen beide leerlaufen, als das nicht klappte. Das verweist auf einige Besonderheiten des politischen Spektrums in Serbien, auf die gerade Zoran Cinjic in Deutschland wieder und wieder aufmerksam machte. Wer in Serbien Reformen will, muss Mehrheiten erringen. Wer Mehrheiten will, muss sich sozial links außen anlehnen, national aber rechts außen, weil 20% der Wählerstimmen traditionell an diese Extreme vergeben sind. Ob das Ausland diese Mahnungen verstand, ist unklar. Sicher ist aber, dass es die Sieger der demokratischen Mitte, Cinjic, Kostunica und die gesamte DOS, akzeptierte und unterstützte und damit das von Milosevic isolierte und verelendete Serbien wieder rehabilitierte. Und dieser Kurs wird weitergehen, auch ohne Cinjic, möglicherweise sogar verstärkt, wenn der Schock des Attentats die Streithähne der DOS befriedet und zu alter Aktionseinheit zurückfinden lässt. Ein Probelauf dessen ist bereits im Gang. Belgrad und Serbien suchen die Attentäter. Und wo sie suchen müssen, hat Zoran Cinjic gewusst und gesagt, Extremisten bedrohen unsere ungefestigte Demokratie, Demagogen unsere Einheit, Separatisten unser Land, Terroristen und international verbandelte Verbrecher unser Leben und unsere Sicherheit. Serbien hat sich zwar seit dem Sturz Milosevic sehr voranentwickelt, ist aber noch lange nicht über den Berg. Und gerade Cinjics entschlussfreudiger und zupackender Regierungsstil hat ihm Feinde zuhauf verschafft. Als er Milosevic im Juni 2001 kurzerhand verhaften und später unter Verletzung serbischer Verfassungsbestimmungen ans Haager Tribunal auslieferte, hatte er die gesamte Rechte und Linke des Landes gegen sich aufgebracht. Seine Privatisierungsbemühungen in der Wirtschaft drohten die Pfründe der aus sozialistischer Selbstverwaltung überkommenen Bosse zu schmälern. Seine früheren Attacken gegen albanische Terroristen im südserbischen Preševo-Tal und sein jüngstes Insistieren, endlich über den Status des Kosovo zu verhandeln, da diese Region sich zum Armenhaus Europas und zum Gefahrenherd des ganzen Balkan entwickelte, hatten ihm den geballten Hass der nur äußerlich entwaffneten und aufgelösten UÇK eingebracht. Gerade seine jüngsten Vorstöße in Sachen Kosovo hatten Cincic einige böse Worte vom UNMIG-Chef, dem deutschen Michael Steiner, eingebracht. Normalerweise sind die beiden nicht verfeindet, eher im Gegenteil. Und hier wussten beide, dass im Grunde ein wohlberechnetes Balkantheater ablief. Die EU wird dem Kosovo nicht die Souveränität geben, die es Montenegro gerade verweigert hat. Die USA haben den Kosovaren unmissverständlich dasselbe gesagt. Russland unterstützt Serbiens Forderungen und mit Makedonien vereinbarte KFOR-Kommandant Fabio Mini im Januar einen verstärkten beiderseitigen Grenzschutz gegen bewaffnete Kosovo-Banden. Gefahr erkannt, Gefahr gebannt war Cincics Grundsatz in der Außenpolitik. Und Chance erkannt, Chance genutzt, meinte er in allen politischen Lebenslagen. Niemand war wie er so rasch bereit, auf politische Bedingungen des Westens einzugehen. Niemand konnte aber auch so rüde wie dieser Serbe auf die Einhaltung gegebener Versprechen drängen. Wovon nicht nur das Hamburger Nachrichtenmagazin Der Spiegel nach ungezählten bissigen Aussagen Cincics ein Lied singen kann. Im Grunde war er ein Patriot, wie es sie auf dem Balkan selten gibt. Serbien, so seine Überzeugung, ist nicht nur das größte Land- und Slawenvolk Südosteuropas. Es ist auch aufgerufen, eine regionale Wirtschafts- und Schicksalsunion anzuführen, die dieser scheinbaren Schmuddelecke unseres Kontinents zu einem Platz an der ökonomischen Sonne verhilft. Serbien, so wusste der ausgebildete Philosoph, leidet unter dem Ballast historischer Fantasien. Allen voran die unsäglichen Konzepte für ein Großserbien, die die Bevölkerung aus ihrem Gedächtnis verbannen muss. Es muss sie, und hier redete er als reformistischer Politiker, durch die europäisch abgestimmte Tat aus dem Gedächtnis Europas tilgen. Wo Milosevic serbische Regionen wie die Vojvodina und das Kosovo knechtete und Republiken wie Montenegro bedrohte, da wollte ein von Zoran Cincic geführtes Serbien ihnen Autonomie und Selbstverwaltung zubilligen, um sie zu individueller Blüte und neuer südslawischer Gemeinsamkeit zu bringen. Um 300% hat sich der serbische Lebensstandard seit dem Ende der Ära Milosevic verbessert. Aber immer noch ist Serbien ein armes Land. Milliarden serbischer Schulden wurden im Westen gestrichen, weitere Milliarden als Unterstützung gegeben. Aber die Zerstörungen der NATO-Mission vom Frühjahr 1999 sind noch nicht behoben. Von anderen infrastrukturellen und produktiven Investitionen gar nicht zu reden. Serbische Politiker sind, wie Umfragen beweisen, populär. Aber sie sind auch gefährdet, wie nicht erst das heutige Attentat beweist. Die Liste getöteter Politiker und Polizeioffiziere ist länger. Serbien hat zu neuer Einheit gefunden, aber das Kosovo und Montenegro muss es wohl mehr oder minder abschreiben. Serbien bietet seinen Bürgern eine Chance, wie sie sie seit Jahrzehnten nicht hatten, aber Hunderttausende wollen, wie andere Umfragen belegen, das Land so rasch wie möglich in Richtung Westen und auf Nimmerwiedersehen verlassen. Serbiens Multiethnizität kann erstmals ausgelebt werden, um den Preis eskalierender Konflikte mit Vojvodina-Ungarn, Sandžak-Muslimen, Kosovo-Albanern und anderen. Serbien ist noch nicht im Europarat vertreten, aber immer mehr fragen sich, warum das so ist. Das innerlich demokratisierte und international rehabilitierte Land braucht solidarische Gesten, die es auf dem Weg weiterbringen, den Zoran Cincic an maßgebender Stelle mitbestimmt hat. Gesten, die es aus seiner immer noch bedrängten Lage zwischen Baum und Borke herausbringen. Gute Ansätze sind da, guter Wille auch. Ausländische Förderung fehlt nicht. Aber alles geht langsam und überfordert offenbar die Menschen. Der Westen ist derzeit mit anderen internationalen Sorgenregionen als dem Balkan befasst. Wird der tragische Tod des Zoran Cincic, des gerade 50-jährigen Hoffnungsträgers, einen Teil der dringend notwendigen Aufmerksamkeit auf den Westbalkan zurückbringen? Wird er die zuletzt so zerstrittenen serbischen Reformkräfte wieder zusammenbringen?